durch jeder Ding vorbei. Was wohl die drei Augen schließen, was immer ihr seid. Durch die Kinder mit der Gestalt, ein halbes Erinnern, wenn die Todesstrafe wieder ein, es sei ihnen vergönnt. Irgendwann ist genug, traut euch, wehrt euch, beendet diesen Bann. Traut euch, wehrt euch. Jeder gibt dir, jeder schluckt dir ein geiles Bild. Doch sie verrecken alle einmal, mit gezeigt es zu viel. Die Junkies auf den Straßen, die Punks, die alles hassen, die Dealer in den Gassen, Politiker noch gespült. Irgendwann ist genug, traut euch, wehrt euch, beendet diesen Bann. Traut euch, wehrt euch. Irgendwann ist genug.